Moin, hier ist Leo. Ich hatte das Vergnügen, mit Elias und Konse von der Band Flimmer zu sprechen. Und wie das ganze Gespräch gelaufen ist, das hört ihr jetzt. Die allererste Frage, die ich mir auch gestellt habe, wieso heißt ihr eigentlich Flimmer? Also wir machen schon sehr lange zusammen Musik, auch in der gleichen Konstellation immer. Und haben dann 2019 das Album aufgenommen, das jetzt dann rauskommt. Das hat sich jetzt durch Corona und so ein bisschen verzögert. Und wir haben uns dann gedacht, oh, der alte Name, der passt nicht mehr zu dem Album irgendwie. Wir brauchen was Neues. Und haben dann so ein bisschen gesammelt. Und Flimmer war tatsächlich der einzige Name, glaube ich, mit dem alle irgendwie cool war, mit dem alle sofort was anfangen konnten. Wir haben damit irgendwie alle was Positives assoziiert. Sowas Spannendes, Aufregendes, so Lichtflimmern auf Konzerten. Und dann war das irgendwie für uns relativ schnell klar. Cool, also der Name bleibt auf jeden Fall quasi da. Also man kann sich an ihn erinnern. Das ist auf alle Fälle schon mal eine gute Sache. Dann hat sich meine Frage auch quasi erübrigt. Ich wollte fragen, ob ihr eine Corona-Band seid. Die Songs, also die sind ja alle relativ neu rausgekommen. Aber wie lange macht ihr denn schon zusammen Musik? So zu fünf. Seit, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Konzi, 2014, 13? Ja, also der Bassist Felix ist unser neuestes Bandmitglied, quasi erst seit 2015 dabei. Ist mir erstmal auf der Bühne mit einer Gitarre gestanden, sind wir 2011 zusammen. Ja. Das Projekt gibt es jetzt eben seit 2019 und insofern stimmt es auch, dass wir eine Corona-Band sind, weil wir hatten da halt 2020 geplant, wir haben das Album in der Hinterhand und jetzt geht's los. Wir drehen unsere Videos, spielen Konzerte und es wird richtig cool. Und dann ist uns auch Planung der ersten Single direkt der Start von Corona reingegrätscht. Und also unsere Neugründung war eigentlich, war das Anfang 2020, ja, ne? Genau, also Ende 2020 ist ja der erste Song als Flimmer rausgekommen. Genau, und dann hat das alles gedauert, bis wir im November Ringsburg veröffentlicht haben. Und wir hatten ursprünglich ein ganz anderes Videokonzept mit Schauspielerinnen und Regisseurinnen und das war irgendwie alles aufwendiger und dann kam da direkt die zweite Welle rein und es wurde wieder alles abgesagt und wir haben sehr abgespecktere Versionen bei mir in der Badewanne. Der Konstanzer Film hat auf jeden Fall trotzdem ein sehr cooles Video draus gemacht. Ja, keep it simple, keep it easy. Aber habt ihr dann noch nie wirklich richtig live gespielt oder wart ihr auf so Open-Air-Konzerten oder wie war das? Wir haben als Flimmer 4 Konzerte gespielt, also echt nicht viel in 1,5 Jahren Bandgeschichte, aber es war alles immer cool. Wann steht das nächste Live-Konzert bei euch an? Und seid ihr aufgeregt, ist auch die Frage. Schon so lange nicht gespielt? Ich weiß jetzt nicht, wie es für alle ist, ich bin auf jeden Fall safe aufgeregt. Also wenn man so lange Pausen hat, wird es irgendwie immer, also es ist schon eine sehr schöne Aufregung. Es ist vor allem eine krasse Vorfreude, wieder spielen zu können. Das nächste Konzert wird unser Album-Release-Konzert sein. Am 12. November kommt das Album und wir spielen 2 Wochen später, am 27. November, unsere dazugehörige Release-Show in Regensburg. Mit Regensburg, ist das so ein Hommage-Song an eure Heimat auch? Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle aus Regensburg. Felix jetzt nicht ganz. Also ich finde, eine Stadt verbindet man ja viel mehr mit Momenten, die man dort erlebt. Die Zeile zum Beispiel, Sperrstunde viel zu früh, jeden Samstag Déjà-vu. In Regensburg haben wir halt um 2 Uhr Sperrstunde. Und ich finde, das ist gerade bei solchen Sachen merkt man einfach, dass es schon einfach eine bayerische, kleinere Stadt ist, in der wir hier leben. So schön sie auch rein optisch sein mag. Nochmal eine Frage direkt auch zu euren Songs generell. Und zwar ist auf jedem Cover immer die kyrillische Schreibweise der Songs. Nicht die Wörter übersetzt, sondern quasi wie man die Worte, also die Buchstaben quasi. Was habt ihr euch dabei gedacht? Das hat eigentlich tatsächlich keine größere Bedeutung. Wir fanden das ein sehr schönes künstlerisches Objekt. So. Also uns eben Flimmer umbenannt, haben viel so überlegt, was uns alles dazu einfällt und so weiter. Und wollten dann viel so mit dieser Ostblock-Plattenbau-Ästhetik spielen. Und da kam dann eben dieses Kyrillische her. Also spricht keiner von euch Russisch oder hat Wurzeln in Russland. Und deswegen gibt es eine tiefe Story, es sieht einfach nur gut aus. Elias hat in der Uni ein bisschen Russisch gelernt, aber ich weiß nicht, wie gut er es tatsächlich spricht. Очень плохо. Ich habe das leider nicht weiter verfolgt, weil irgendwie war ich zu inkonsequent, wie das halt immer ist im Leben. Ist auch okay, ist auch schwer zu lernen. Den können wir ja eigentlich direkt auch schon mal zu Other Side gehen. Worum geht's denn genau in dem Song? Es geht darum, wie schwierig es sein kann, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und sie auch anderen Leuten mitzuteilen. Und bei mir ist es irgendwie, das ist generell so ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie erst sehr spät gelernt, dass man krass über Gefühle spricht oder denen Ausdruck verleiht. Und das ist dann einfach so ein Prozess, der mit den Jahren kommt und der für einen auch echt schwierig sein kann. Mir ist es auch gefallen, als ich mir gedacht habe, ich kann nicht mal zu einem leeren, blanken Blatt Papier wirklich ehrlich sein und sagen, okay, so geht's mir, dass ich diese in mir los. Und das war irgendwie so der Anstoß für diesen Song. Und wie ist das mit den Songtexten generell bei euch? Schreibt ihr die alle selber oder habt ihr ein, zwei Leute, die sie immer schreiben? Oder? Grundsätzlich würde ich sagen, ich schreibe die Texte. Es kommen schon auch öfters Ideen von den anderen. Wir haben bei dem Album jetzt auch zusammen mit zwei, drei Leuten zusammengearbeitet, also anderen Songwritern. Das fand ich total schön und hilfreich, gerade wenn man Texte schreibt, so ein bisschen anderen Input noch zu bekommen. Genau, und da war jetzt zum Beispiel der Sascha von Alex Mufa Gang oder der Mario von Blackout Problems. Das war ein sehr schöner, kreativer Prozess. Aber grundsätzlich schreibe ich die Texte. Okay, wenn wir jetzt nochmal einmal rüberschweifen zu SDRG plus C, SDRG plus V. An wen richtet sich der gleichnamige Song des Albums? Steuerung C, Steuerung V ist so dieses Bild für, ich habe gar keine eigene Meinung, ich sehe irgendwas im Internet, kopiere den Hass raus und kopiere irgendwelche Hasskommentare unter jeden Kommentarspalten. Das ist ja zum Teil kompletter Schmarrn, da behauptet wird. Es geht generell um rechte Hassbotschaften, die grundsätzlich stumpf ist, weil rechter Hass einfach keinen logischen Sinn hat und menschenverachtend ist. Und gegen solche Menschen richtet sich das. Hattet ihr da auch schon Probleme mit? Über Social Media in irgendeiner Weise? Als Flimmer gar nicht. Wir haben in unserer Vorgängerband bei so Bandcontesten gespielt. Da gab es mal einen, der Brust ein bisschen ablassen musste. Das ist dann auf unserer Facebook-Seite passiert. Das ist jetzt lang nicht so extrem, wie Leute dann, glaube ich, unter irgendwelchen Zeitungsartikeln ihren Hass rauslassen. Manchmal weiß man nicht, wohin, und dann geht es vielleicht auch einfach gegen die Welt, sagen wir es mal so. Ihr sprecht in Vorhang auf, davon Vorhang auf, Scheinwerfer an, Rampenlicht, in dem ich mich verstecken kann. Was ist denn die Bühne für euch? Wovor versteckt ihr euch denn, wenn ihr auf der Bühne steht? Ich finde, man kann auf der Bühne einfach auch jemand anderes sein. Es besteht zumindest die Möglichkeit, egal ob man es tut oder nicht. Das ist irgendwie so ein Rahmen, in dem alles so mehr oder weniger erlaubt ist und in dem man einfach nicht sich selber sein kann. Und darum geht es in diesem Song, dass man sich nicht mit seinen Alltagsproblemen auseinandersetzen muss. Also würdet ihr sagen, eure Bühnenpersona unterscheidet sich sehr von den Personen, die ihr dann im echten Leben seid? Das würde ich jetzt nicht direkt so sagen, aber es könnte sein. Man ist schon auf der Bühne sehr viel extrovertierter. Also natürlich sind wir noch wir selber, und auch so, wie wir untereinander auf der Bühne agieren, ist, glaube ich, auch sehr natürlich, weil wir alle super gut befreundet sind. Aber alles, was man halt irgendwie tut, ist viel extrovertierter. Ich springe jetzt nicht rum und singe lautstark, wenn ich zum Bäcker gehe oder so. Also, aber das ändert einfach irgendwas. Manchmal ist es auch einfach nur so ein diffuses Gefühl, was ich damit beschreiben wollte. Werdet ihr denn ab und zu auch mal angesprochen, wenn ihr beim Bäcker dann zum Beispiel seid, und kriegt dann irgendwie Komplimente oder vielleicht auch blöde Kommentare? Es gibt eine ganz witzige Story, da war ich mit unserem Gitarristen Chris in Regensburg unterwegs, abends so, wir sind gerade aus der Bar heimgegangen, und dann saßen auf so einem Platz ein paar Leute, die uns dann kannten, also es waren viele Leute von Fridays for Future von Regensburg, die da mit Gitarre saßen, und war irgendwie mega cool, und die haben uns auch gefragt, ob wir irgendwas spielen können, aber wir haben es tatsächlich nicht hinkriegt mit der Akustikgitarre und ohne unseren Sänger da irgendwie sinnvoll was zu machen, aber war ein ganz netter Abend, so eine ganz schöne Situation. Du hast jetzt gerade gesagt, mit Akustikgitarre funktioniert es nicht so und ohne Sänger eher auch nicht. Wie würdet ihr denn generell euren Musikstil beschreiben? Also auf eurer Webseite steht auch 0815 Indie ist es nicht, definitiv nicht. Das grenzt sich doch sehr von dem ab. Es schwingt auch so ein bisschen Melancholie in den meisten Songs mit. Wie würdet ihr das denn selber beschreiben? Ich glaube, in so Bandbewerbungen habe ich jetzt immer irgendwie Indie-Pop mit Sprechgesang oder so angegeben. Immer schwierig, das auch so ein kleines Ding runterzubrechen. Wir haben viel Synthesizer dabei, elektronische Drums, aber halt ganz normale E-Gitarren, ganz normales Schlagzeug und so. Das mischt sich alles. Und eure Inspo, also wo bekommt ihr denn so die Inspo her, das so in diesem Rahmen zu machen? Habt ihr irgendwelche Künstler, wo ihr sagt, oh, ich nehme mir ein Stück von da, ich nehme mir ein Stück von da, und wir sind quasi so das Verbindungsstück dazwischen musikalisch? Ich glaube, das ist bei uns ganz interessant. Wir hören alle zu einem gewissen Grad unterschiedliche Musik. Wir haben aber auch alle Überschneidungen in der Musik, die wir hören. Es gibt keine einzelnen Bands oder KünstlerInnen, wo wir sagen, das sind so unsere Vorbilder. Wir wollen ja auch irgendwie was Eigenständiges machen. Aber dadurch, dass jeder so unterschiedliche Musik selber hört, bringt man aus unterschiedlichen Genres auch immer Elemente mit rein. Bei dem dann auch tatsächlich unser Produzent Florian Nowak, der hat das auch so ein bisschen geformt, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir dann so im Studio sind, dann sind wir auch irgendwie nicht so, dass wir denken, oh, das muss jetzt irgendwie so klingen oder so, sondern wir sind da erstmal für alles offen, was so an Ideen kommt. Ja, kann man dann also von dem neuen Album erwarten, dass unterschiedliche Genres und unterschiedliche Einflüsse in den Songs dann sind, also ein bunter Mix von allem, aber trotzdem im Stil von Flimmer? Ich glaube, es gibt schon einen roten Faden, der sich durch das Album zieht, auch so ein bisschen thematisch, Freundschaften, Beziehungen und so weiter. Musikalisch ist es, glaube ich, also es sind schon auch sehr viele verschiedene Einflüsse da, aber man erkennt schon den Stil. Auch wenn die Spannbreite quasi von den Sounds größer ist, die Songs sind vielfältig, aber jetzt nicht grundsätzlich unterschiedlich. Man hört schon so den Flimmer-Sound. Sehr cool. Ja, wenn ich jetzt dieses Album haben möchte, wo kann ich mir das denn besorgen? Wir haben einen eigenen Online-Shop als Flimmer eingerichtet, der heißt flimmerladen.de. Und da kann man das vorbestellen. Wir haben da verschiedene Bundles, also erstmal Vinyl und CD natürlich. Und das kann man dann auch mit Pulli oder Socken oder T-Shirt kombinieren. Und da kriegt man auch Tickets, falls man auf ein Konzert möchte? Ja, der Vorverkauf startet demnächst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr habt ihr Bock auf die Tour? Es ist jetzt ein Konzert, aber auch das habe ich auf einer Skala von 10, von 1 bis 10 habe ich 11 Bock. Und hoffentlich kommt auch bald eine Tour. Es ist einfach gerade so unglaublich schwierig zu planen. Aber wenn die erste Tour kommt, dann auf jeden Fall auch 11 von 10 Bock. Sehr schön, sehr schön. Ihr seid jetzt hier beim Campus Radio Kiel. Für alle KielerInnen noch irgendwie nette Worte aus Regensburg. Es ist sehr weit auseinander, Kiel und Regensburg. Aber ich hoffe, dass wir mal nach Kiel kommen können, ans Meer. Ja, ganz liebe Grüße an euch alle im Norden. Hört auf jeden Fall unsere coolen neuen Songs. Und am 12. November kommt unser Album raus. Vielen lieben Dank für die Einladung.